Es ist ganz, ganz knapp vor Jahresende, aber trotzdem ja wieder in der Mitte des Monats. Und deswegen begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge vom Nord-Süd-Gefälle, Episode 19. Diesmal auch wieder mit Dotti aus dem Süden. Und mit Jörn aus dem Norden. Servus! Moin! Jörn, heute ist der 15. Dezember. Und was war denn heute in deinem Adventskalender drin? Schokolade. Ich dachte, ich lasse dich jetzt auflaufen. Nee. Muss man vielleicht erklären. Ich habe eine kleine Gastrolle im Adventskalender der Sprechweisen. Die haben ja diesen geheimen VIP-Feed und da haben sie mich gebeten, was einzusprechen als kleinen Einspieler. Und im Wesentlichen habe ich eigentlich bisher an jedem Tag, fast an jedem Tag Schokolade drin gehabt. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, weil das macht ziemlichen Spaß. Die Folgen sind immer sehr kurz und da sitzen sie mit den Sprechweisen eben zusammen und unterhalten sich darüber, was in ihren Adventskalendern jeweils drin ist. Und ich glaube, das sind immer so 3-4 Minuten. Und ich bin eben auch da kurz dabei mit diesem Running Gag, dass bei mir immer Schokolade drin ist. Ich find's herrlich. Ich freue mich schon jeden Morgen drauf auf die Episoden. Ja, gut. Aber wir können jetzt mal, wie nennt sich das bei den Podcastern? Lifehack oder Unboxing oder sowas? Ich habe nämlich meinen Adventskalender extra hergeholt an den PC und möchte jetzt mal die Nummer 15 aufmachen heute und dann erzählen, was ich da drin habe. Da bin ich gespannt. Oh, das würde sich vor allem für die Herren lohnen, denn ich habe entweder einen Kasten Bier zu gewinnen, einen Werkzeugkoffer, einen 200-teiligen oder 2 Einkaufsgutscheine im Weltladen. Jetzt muss ich dazu erklären, das ist vom Rotary Club von Memmingen, ist das ein Kalender, der hat damals 5 € gekostet und wird einem guten Zweck zugutekommen und man kann eben jeden Tag eine Kleinigkeit gewinnen. Der Hauptgewinn ist dann ein E-Bike und wie ich ja schon mal erzählt habe, planen wir uns E-Bikes anzuschaffen und deswegen haben wir gesagt, na, vielleicht haben wir ja das Glück und gewinnen eins davon. Da müssten wir uns nämlich nur noch ein zweites anschaffen. Und jetzt steigt jeden Tag die Spannung. Wir machen also das Türchen auf, dann erfährt man, was an diesem Tag zu gewinnen ist. Und dann werden Nummern gezogen. Und jeder Kalender hat nämlich eine eigene Nummer. Und wenn die Nummer 948 gezogen wird, dann bin ich unter den Gewinnern. Mhm. Diese Kalender, die erfreuen sich auch wirklich wachsender Beliebtheit. Also wir haben auch welche, meine Frau und ich. Ja, wir haben, von dem einen kann ich mir die Nummer merken, das ist 4535. Und das wird bei uns von den Lions gemacht in Heide. Und immer wenn die Verkaufsstart haben, dann, also die sind da immer in so einer Buchhandlung in der Fußgängerzone und da ist dann eine Schlange, die ist locker 70, 80 Meter lang. Und innerhalb von 20 Minuten sind da mal locker 90% des Bestandes auch einfach weg. Und das finde ich total großartig, wie hoch da offenbar ja auch die Bereitschaft ist, was Gutes zu tun. Denn die Chance, dass man tatsächlich was abbekommt, die ist ja doch relativ klein. Würde ich gar nicht mal sagen. Also bei uns wurden 3500 Kalender verkauft. Und wenn jeden Tag nicht nur ein Gewinn verlost wird, sondern gleich mehrere, dann ist die Chance sogar relativ groß, finde ich jetzt. Also ich war schon ein bisschen davon angelockt worden, habe gedacht, Mensch, die Chance ist ja recht groß, da kann man auch mal was gewinnen. Aber ich fand es halt auch so interessant, weil es eben nicht die Schokolade ist. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich komme mit meinem anderen Kalender, ich habe auch noch einen zweiten, komme ich gar nicht hinterher. Da hänge ich jetzt schon 4 Türen hinterher, weil ich eigentlich nicht so viel Schokolade esse. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es den noch gibt. Und der ist auch wahnsinnig spannend, jeden Tag die Tür zu öffnen und dann aber immer noch nicht zu wissen, ob man vielleicht was gewonnen hat. Bei manchen Gewinnen möchte man eigentlich auch gar nicht gewinnen. Ja. Und ich meine, den Werkzeugkoffer, damit könnte ich jetzt zum Beispiel nichts anfangen. Aber andere Sachen waren wieder darunter, zum Beispiel, glaube ich, Ballonflug und Ballonfahrt. Das heißt immer Ballonfahrt. Oh, ja, oh, Entschuldigung. Ballons leichter sind als Luft, deswegen fahren sie. Genau, ja. Klugscheißer Partywissen. Ja, Lektion dafür habe ich dich ja. Genau. Und ich war wahrscheinlich mit dem Gedanken schon wieder weiter, weil es gab dann auch eine Baggerfahrt, glaube ich. Also du konntest mit dem Bagger irgendwie im Sandhaufen wühlen und so. Geil. Und das war mir jetzt klar, logisch. Und Eintrittskarten für den Skyline Park waren drunter. Und also sind schöne Gewinne und da würde ich mich freuen, wenn ich da zugreifen könnte. Ja, also bei uns, also ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was da alles in diesem Adventskalender drin ist. Aber also ein paar Sachen, die ich jetzt schon nicht gewonnen habe, waren tatsächlich ziemlich cool, muss man einfach sagen. Also auch ganz viele Einkaufsgutscheine, überhaupt auch Verzehrgutscheine und so ein Kram. Aber ich habe auch schon gesehen, solche, was war denn das irgendwie, für einen Tanzkurs oder irgendwelche Theatergeschichten, Theaterabo und lauter so ein Gedöns. Also da sind coole Sachen dabei, auf jeden Fall. Ja. Und man tut auch noch was für einen guten Zweck, das muss man ja auch immer sagen. Genau, ja. Was wir natürlich jetzt vergessen haben in dieser Folge, wir haben ja irgendwie, hat sich das bei uns eingeschlichen, so eine kleine Tradition, dass wir am Anfang immer übers Wetter reden. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, tatsächlich. Das machen wir ganz, also das ist fast so, ja, so normalerweise immer so unser Einstiegsthema, das Wetter. Und gerade jetzt, finde ich, gäbe es auch tatsächlich was zu erzählen. Weißt du, dass wir heute 12 Grad haben. Ich bin heute ohne Jacke draußen gewesen in der Mittagspause. Die Sonne schien und es war, also es fühlte sich wirklich an wie im Frühling. Das ist ja tatsächlich so, ne? Es kommt ja so, wenn im Herbst irgendwo 12 Grad sind, so September, Oktober, dann haben alle schon die dicken Jacken an und die Mützen und die Schals und sagen, verdammt nochmal, ist das kalt. Und im Frühling, die gleichen 12 Grad fühlen sich total anders an und alle sagen, ah, endlich kann ich die Jacke wieder ausziehen. Und das war genau heute dieses Wetter bei uns. Fand ich total irre. Okay. Bei euch liegt Schnee, oder? Nee, gar nicht. Das ist auch alles wieder weg. Ah. Ich habe heute erst mit meinem Kollegen gesprochen, der ehemalige Skispringer ist und jetzt die Jugend beaufsichtigt. Und dem habe ich auch gefragt, ob heute wieder Training sei. Und da hat er gesagt, nee, es liegt ja kein Schnee mehr da und sie können auch nichts mehr zusammenkratzen, um die Skisprungschanze mit Schnee zu versorgen. Also da liegt jetzt gar nichts mehr, aber wir hatten es heute relativ kalt, zwar sehr, sehr sonnig, aber ich bin mittags eine Runde spazieren gegangen und da war ich schon froh, weil der Wind sehr kalt war und da habe ich dann die Jacke dick eingemummelt angezogen, aber die Sonne war halt so schön, das war dann schon klasse heute. Ja, gut. Okay, gut. Ja, da haben wir das dann auch abgehakt. Ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Siehst du. Aber ich muss noch was nachtragen von der letzten Episode. Ja. Da hatte ich ja erzählt von diesem kuriosen Autofund in den Bergen. Dieser Krimistoff. Genau, richtig. Auf 1400 Höhenmeter ist bei uns ein ausgebranntes Auto entdeckt worden. Und die Zusammenhänge waren auch etwas kurios, weil das Auto auch mit einem gefälschten Nummernschild durch die Gegend fuhr. Und kurz darauf, ich glaube sogar gleich am nächsten Tag nach unserer Aufnahme, kam dann heraus, dass der Fahrer gestellt wurde und dass sich herausgestellt hat, dass er wohl geistig verwirrt war. Mehr hat man davon nicht in der Zeitung gelesen, aber auch im Allgäu gibt es Flurfunk. Und da habe ich dann gehört, dass er wohl schon öfters auffällig geworden ist und auch schon mit einem anderen Fahrzeug durch Kempten gerast ist und dort verschiedene Gegenstände umgefahren hat und Menschen gefährdet hat. Also das sei anscheinend schon mal vorgefallen. Und aktuell befindet er sich wohl unter Aufsicht. Ja, also man muss ja auch irgendwie ein bisschen einen in der Klatsche haben, wenn man so eine Aktion bringt. Ich meine, wie hat er denn jetzt das Auto da hochbekommen? Ist das auch geklärt worden? Nee, ob es geklärt worden ist, weiß ich nicht. Aber es wurde jedenfalls nicht öffentlich gemacht. Also ich habe leider darüber dann nichts mehr lesen können, wie das zustande kam. Vor allem, es war ja wohl ein kleiner Smart. Und wie der in dieses Bachbett kam, wo ja doch recht große Steine liegen. Und Allrad hat das Ding ja auch nicht. Ist immer noch kurios und wird wohl auch nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Verrückt. Apropos kurios. Was Kurioses? Oha. Ich war vor 2 Wochen oder 3 Wochen in München unterwegs und zwar mit unserer lieben Hörerin Silke. Grüße. Und wir haben uns auf die Suche nach einem kuriosen Automaten gemacht. Und zwar haben wir einen 24-Stunden-Reinigungsservice-Automaten gefunden. Ist vielleicht für manche Großstädter gar nicht so kurios. Das wird wohl in Großstädten an der einen oder anderen Stelle schon vorkommen. Wir kannten das aber noch nicht. Und zwar kann man dort mit einer Kundenkarte oder, was vielleicht für dich recht interessant ist, mit einem QR-Code, der auf dem Handy zu lesen ist, sehr gut, an das Gerät hingehen, sich damit einloggen, Dann bekommt man eine große Plastiktüte. In diese Tüte steckt man seine Wäsche. Das Ganze wirft man dann in den Automaten rein und 24 Stunden später bekommt man das Ganze gewaschen und gebügelt wieder auf einem Bügelhaken wieder zurück. Also das heißt, es ist eine automatisierte Annahmestelle von einer Wäscherei. Genau, richtig. Ja. Und diese Dinger, die hängen auch, wir haben es dann uns näher angeschaut und hatten auch das Glück, dass gerade in dem Moment jemand vorbeikam. Und den haben wir dann auch gleich angesprochen und gefragt, ob wir da mal zuschauen könnten. Kam mir wahrscheinlich etwas seltsam rüber. Und er so, oh, die verdammten Landeier sind wieder unterwegs. Oh, verflucht nochmal. Kann man nicht einmal in Ruhe seine dreckigen Unterhosen wegbringen. Verflixt. Mann, der soll froh sein, dass ich nicht mein Mikrofon ausgepackt habe. Und wir haben uns das dann wirklich ganz interessiert angeschaut. Und das ist so, da ist so eine Schiene fährt über die, ist an der Decke angebracht. Mhm. Und an dieser Schiene hängen eben diese Kleiderhaken mit der Kleidung. Und sobald du dann deine Karte einschiebst, erkennt er das, welches Kleidungsstück das ist. Und dann fährt die Schiene los. Und an der Stelle, wo dann die richtige Kleidung hängt, öffnet sich dann diese Schiene und schiebt das Ganze in den Ausgabeautomaten, in den Ausgabebereich raus. Mhm. Und dann öffnet sich die Tür und dann kannst du dein Zeug da rausnehmen. Und das Ganze läuft dann vermutlich über Kreditkarte oder EC-Karte oder so. Ja, irgendein Kundenkonto wahrscheinlich dann, was man vielleicht irgendwie aufladen kann oder so. Mhm. Mhm. Kann schon sein, ja. Und ich habe dann auch gefragt, ob er denn damit zufrieden ist. Und er sagt tipptopp und die Wäsche wird richtig super sauber und immer toll gebügelt. Und er kommt halt immer spät aus dem Büro raus. Und dann haben die Reinigungsfirmen normalerweise nicht mehr geöffnet. Und mit diesem Automaten könnte er seine Wäsche dann immer zeitnah abholen. Das fände er sehr gut. Ja, also ich kenne das so ähnlich aus Kiel. Da macht das eine Wäscherei, dass man eben 24 Stunden an so einem Ausgabeding seine Wäsche abholen kann. Da kannst du aber, soweit ich weiß, keine Aufträge erteilen. Also du musst dann schon mal während der Geschäftszeiten hin, um die Sachen abzugeben. Mhm. Aber wenn du es dann abholen möchtest, dann kannst du das da an diesem Automaten machen. Mhm. Und also das ist, also da würde ich jetzt nicht sagen, bei dem Laden in Kiel, dass das jetzt ein Automat ist. Das ist halt irgendwie so eine, naja, das ist halt so ein Ausgabedings. Aber das geht dann auch vollautomatisch oder sitzt dann noch jemand dort und gibt dir diese? Nö, das ist dann automatisiert. Also nicht wie so eine Tankstellenklappe, wo dann halt durch die Klappe hinaus was rausgegeben wird, sondern ein richtiger mechanischer Vorgang. Genau, richtig. Also ich habe es noch nie selber ausprobiert, weil ich wenig Sachen habe, die in die Reinigung müssen und deswegen noch nie in die Verlegenheit gekommen bin, da was machen zu müssen. Aber so sieht es aus. Also ich habe mir jetzt auch die Preise nicht unbedingt angeschaut. Doch, ich habe sie mir angeschaut, ich habe es mir nur nicht merken können. Ich fand sie nicht besonders teuer, denn sonst, wenn ich so in den Hotels oder so, wenn man da mal etwas waschen möchte oder jetzt auf unserer Schiffsreise damals, wenn wir da gesagt haben, wir müssten die Hose waschen lassen oder der Pulli oder das Hemd oder so. Ja. Das fand ich immer relativ teuer, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich an dem Automaten sogar erstaunt war, dass das Hemd mit Bügeln und Stärken und so gar nicht so teuer war. Das fand ich noch sehr attraktiv sogar. Ja, schön. Jo. Schick, schick. Und ein Foto davon stellen wir natürlich auf die Seite, richtig? Ja, richtig. Ich habe eins gemacht, klar. Sehr gut, sehr gut. Gut, ich habe gesehen, dass in Schleswig-Holstein sich die Campingplatzbetreiber über eine sehr erfreuliche Saison gefreut haben. Die hatten offenbar eine ziemlich gute Vorsaison, dann war es mal eine kurze Delle, da war es ein bisschen ungemütlich wettermäßig und ab August gab es dann wieder Topwetter mit sehr guten Auslastungen. Und sie schreiben, 1% mehr Übernachtungen auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein gegenüber 2014. Ich würde mal sagen, das waren wir. Zur Kieler Woche wart ihr da? Wir sind auch mit dem Camper unterwegs gewesen. Wer soll sonst irgendwie für 1% mehr Übernachtung gesorgt haben, genau, oder? Ja, bitte. Ja, das sollten wir irgendwie geltend machen, da mal anrufen und sagen. Richtig, ja. Genau. Hier, bitteschön, mehr Umsatz, Geschenkkarten, Gutscheine nehmen wir gerne entgegen. Sehr gut. Alles in allem 3,5 Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein. Und davon haben wir, glaube ich, 1% hinbekommen. Sehr schön. Ja, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, wir haben gerade so Probleme mit Kurtaxe. Ich glaube, das Kurtaxa heißt das bei euch, glaube ich, nicht. Touristenabgabe vielleicht oder so? Ja, es kommt drauf an, je nachdem. Also so Tourismusabgabe ist so das neue Wort. Aber es gibt auch noch, also aus Niedersachsen kenne ich auch noch das Wort Kurtaxe. Mhm. Das haben wir da auch schon gehabt, ja. Das scheinen ja wohl einige zu versuchen, zu sparen. Und da ist jetzt erst einer verurteilt worden zu einer sehr höheren, ich glaube, vierstellige Strafe, weil der das eben unterschlagen hat. Und da appelliert man doch jetzt an die Vermieter, dass sie doch das bitte richtig angeben, weil es ja wirklich der Infrastruktur, der touristischen, zugutekommt. Genau. Und da gab es jetzt öfters ein paar Berichte in der Zeitung. Und es gibt ja auch Gemeinden, die machen die Karte so attraktiv durch Vergünstigungen, durch Eintritte in Schwimmbäder oder Seilbahnbenutzungen oder so, dass die Gäste selber sagen, sie möchten doch bitte die Karte bekommen. Und das ist natürlich ein rechter interessanter Trick, damit man sich rechtzeitig anmeldet. Mhm. Das ist natürlich, also das ist jetzt, und da begebe ich mich so ein bisschen auf Glatteis, weil ich das nicht hundertprozentig weiß, es gibt auch Tourismusabgaben in Schleswig-Holstein, die nur indirekt von den Besuchern gezahlt werden, sondern dass die diese Ferienorte dann die Firmen zur Kasse bitten, die von den Touristen profitieren. Und da ist es natürlich, auch das sorgt dann wieder für Streit. Einerseits freuen sich die Zimmerwirte und die Touristen, weil sie jetzt halt nicht die Kurtaxe, die Gästebeiträge kassieren müssen. Aber andererseits ist es natürlich sehr schwer zu sagen, wer profitiert denn jetzt von den Touristen und wer nicht. Ein Restaurant bewirtet ja in Zweifel auch Einheimische. Und ein Andenkenladen, ja gut, okay, da werden natürlich Touristen sein, aber möglicherweise gehen die ja auch mal zum Arzt. Aber müsste jetzt der Arzt dann eine Tourismusabgabe bezahlen oder nur einen Teil? Oder wie kann man das überhaupt messen, ob jemand Einheimischer ist oder nicht? Da ist also der bürokratische Aufwand wohl ziemlich hoch. Okay, ja, bei uns geht das auch direkt dann über den Urlauber. Also der Urlauber selbst muss ja bei seiner Anreise das eigentlich ausweisen und dann halt, ich weiß nicht, was es aktuell kostet, zwischen 1,50 und knapp 3 Euro genau, pro Tag. Ja. Genau, davon kriegt man dann irgendwie so eine Gästekarte und damit kann man irgendwie tolle Sachen machen. Vergünstigt ein Schwimmbad oder irgendwie in ein Museum umsonst rein und sowas. Strandzugang ist da auch. Gerade der Strandzugang, den habe ich zum Beispiel an der Ostsee, war das, glaube ich, damals, als ungerecht empfunden. Wir haben damals in, lass mich lügen, Bad Doberan, glaube ich, in dem Bereich übernachtet. Und wenn wir dann nach Heiligendamm gefahren sind und wollten dort an den Strand gehen und uns da diese Hotelanlage, die interessante, wo damals der G8-Gipfel abgehalten wurde, anschauen, dann hätten wir dort nochmal Kurtaxe zahlen müssen. Und das fanden wir dann nicht so toll, weil wir gesagt haben, ja, wir können ja bloß an einem Ort sein, also entweder hier oder dort. Und wenn wir zweimal am Tag Kurtaxe zahlen müssen, dann ist das in unseren Augen ungerecht. Ja, das ist halt das Problem mit diesen Abgaben. Natürlich nutzt du in erster Linie die Infrastruktur an dem Ort, an dem du übernachtest. Ich glaube, die Touristiker müssen sich auch langsam mal Gedanken machen um ein System für Leute, die eben auch Tagesausflüge machen und die auch an anderen Orten mal an den Strand gehen. Es gibt, weiß ich, Kooperationen zum Beispiel zwischen Büsum und St. Peter-Ording, dass du, wenn du die Gästekarte vom einen Ort hast, dann da zumindest günstiger an den Strand kommst, wenn nicht gar umsonst. Aber das sind natürlich nur sehr kleine Schritte. Das muss eigentlich flächendeckend oder in einem größeren Radius passieren, finde ich, damit es dann halt gerechter wird für ja eben die Leute, die nicht nur an einem Ort da sind, denn das ist seit 30, 40 Jahren vorbei, würde ich mal sagen. Mhm. Na, oder war vielleicht nicht, das ist noch eine Denke wie von vor 30, 40 Jahren, so muss man es, glaube ich, eher formulieren. Früher, da sind halt die Leute jedes Jahr in den Kurort X gefahren und sind halt da morgens nach dem Frühstück erst zur Kuranwendung und dann an den Strand. Und dann bei schlechtem Wetter halt nicht an den Strand, sondern ins Schwimmbad und nachmittags nochmal zur Kuranwendung und dann irgendwo Tanztee und ab nach Hause in die Pension. Und das ist ja heute nicht mehr. Also ist zumindest nicht mein Verständnis von Urlaub. Und diese klassischen Kururlaube gibt es ja sowieso fast gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Wobei natürlich die Abgabe gerechtfertigt ist, wenn das dann wieder für den touristischen Gebrauch dann verwendet wird. Also ohne Frage, klar. Also ein sauberer Strand und so weiter, das sind natürlich alles Sachen, das muss ja alles bezahlt werden. Und natürlich muss man da auch die Gäste in die Pflicht nehmen, finde ich vollkommen richtig, natürlich. Ist bloß immer die Frage, ob es gleich mit eingerechnet werden sollte, damit ein Endpreis zu sehen ist oder eben extern ausgewiesen werden muss. Weil du verlässt dich eigentlich drauf, wenn du in ein Hotel fährst, dass es so und so viel kostet. Und wenn dann nochmal pro Tag 3 Euro dazukommen pro Person, dann kann das natürlich auch ärgerlich sein. Naja, also ich finde das, also wenn ich jetzt eine Ferienwohnung hätte, dann würde ich es halt entsprechend schon gleich bei der Buchung so mit angeben. Also ich würde dann sagen, was weiß ich, Zimmermiete, Betrag sowieso, zuzüglich Kurtaxe pro Person und Tag, was weiß ich, 3 Euro in der Hauptsaison und dann steht am Ende ein Endpreis. Also das würde ich persönlich würde es dann so aufschlüsseln. Wahrscheinlich macht das nicht jeder Vermieter und auch das ist natürlich ein Problem, klar. Ich weiß nicht, ob es da regional irgendwelche Regeln gibt. Vielleicht müssen sie es sogar separat ausweisen. Vielleicht dürfen sie es gar nicht einrechnen. Denke ich mal. Bin mir da nicht so sicher. Ich finde es auch immer so beim Campingplatz schade. Du hast so einen Preis und manche schreiben den Platzpreis und da steht dann drin Wohnwagen mit 2 Personen und ein Auto. Beim nächsten Campingplatz hast du also du musst dann pro Person rechnen, musst den Wohnwagen rechnen. Und jedes Mal fange ich zu rechnen an und muss dann vergleichen, welcher Campingplatz ist jetzt eigentlich günstiger und welcher nicht. Manche haben Strom inklusive, manche nicht. Manche haben Duschen inklusive, manche nicht. Das ist auch so unübersichtlich und das gefällt mir als Urlauber jetzt auch nicht. Ja, das müsste zumindest so regional einigermaßen angepasst werden. Ne? Das wäre schon hilfreich, wenn es da irgendwie eine Art Richtlinie gäbe vom, was weiß ich, örtlichen Tourismusverband. Dass man halt sagt, Leute, guckt mal, wenn wir es alle so machen, dann ist es für unsere Gäste einfacher. Aber andererseits ist natürlich auch, wenn du vielleicht einen etwas teureren Grundpreis hast bei deinem Campingplatz, dann möchtest du das vielleicht auch einfach ein bisschen günstiger aussehen lassen. Mhm. Ob das immer so redlich ist, ist die andere Frage. Aber unternehmerisch kann ich es schon irgendwie nachvollziehen. Ja, gerade wenn du irgendwo mehrere Campingplätze an einem Ort hast, oder gerade in so Touristenorten, wo eben auch viele Pensionen und Fremdenzimmer da sind, die halt einfach um die Gunst der Gäste buhlen müssen, dann guckt man vielleicht auch ein bisschen auf den Preis als Gast. Und wenn man dann als Zimmerwirt das ein bisschen günstiger aussehen lassen kann, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das dann ausnutzt, die Möglichkeit. Wie gesagt, in meinen Augen sehr unredlich, aber das gibt's, glaube ich, schon. Ja, das ist ja in der Kreuzfahrtbranche auch das Thema, dass die Trinkgelder immer noch zusätzlich abgezogen werden beziehungsweise automatisch eingezogen werden. Du buchst also deine Kreuzfahrt für, um einen Preis zu nennen, 1.000 Euro und dann kommt nochmal extra pro Person und Tag zwischen 7 und 12 Euro drauf. An Trinkgeldern. Und das kannst du zwar dann im Nachhinein bei manchen Reedereien rückgängig machen und sagen, das willst du nicht. Aber machst du das dann oder sagst du, nee, kannst du jetzt nicht einfach abziehen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sieht dann am Anfang der Preis von 1.000 Euro recht günstig aus. Und wenn du dann mal pro Person pro Tag nochmal 12 Euro drauf zählst, das ist schon eine ganze Menge. Ja, zumal, also dann ist es ja mutmaßlich so, dass sich die Leute im Service dann gar nicht mehr unbedingt anstrengen, dir einen guten Service zu bieten, weil sie ja sowieso wissen, dass sie einen festen Trinkgeldbetrag bekommen. Und ich als Kunde, als Gast würde sogar anzweifeln, ob sie es überhaupt bekommen. Auch die Frage muss man stellen, ja klar. Also ich möchte doch lieber demjenigen, der mir den ganzen Tag mein Zimmer sauber gemacht hat oder dem Kellner, der immer sehr zuvorkommend war oder was weiß ich wer, möchte ich doch das Geld lieber selber in die Hand drücken. Weil ich weiß, mit dem bin ich gut ausgekommen und der war höflich. Ja. Und wie du sagst, dann strengen sie sich vielleicht auch mehr an, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mache meinen Job auch ohne Trinkgeld gut. Ja. Ich kriege nur Trinkgeld für meinen Job. Ah, okay. Dann würde ich mal deinen Job überdenken. Ja, ist vielleicht besser. Apropos Urlaub. Na? Ja, falls unsere Hörer noch nicht den Jahresurlaub für 2016 geplant haben, da hätte ich da nämlich einen brandheißen Tipp. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Vom 24. bis 31. Juli findet nämlich in Memmingen ein ganz besonderes Event statt. Und zwar zu Ehren des Feldherrschers Wallenstein. Mhm. Findet nämlich alle 4 Jahre eine historische Woche statt. Und ich will da eigentlich gar nicht so viel erklären, denn ich habe einen Bekannten, der da sehr involviert ist und der sich damit super auskennt. Und den habe ich getroffen und da habe ich mir gedacht, jetzt fragst du ihn einfach mal, worum es darin geht. Und er hat uns dann etwas erzählt und das möchte ich jetzt einfach mal einspielen lassen. Hallo Gerhard, das Thema ist nämlich Wallenstein. Was hat denn Wallenstein mit deiner Heimatstadt Memmingen zu tun? Ja, es war im Jahr 1630, als Wallenstein ein paar Monate im Sommer in Memmingen verweilte und das für die damals freie Reichsstadt in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wie eine Atempause war. Es gibt in der Tochtermann-Chronik aus dieser Zeit einen Satz, der heißt sinngemäß, eben als der Feldherr in Memmingen geweiht ist, war Glück und Heil gewesen. Mhm. Und diese paar Monate spielen wir eben alle 4 Jahre in Memmingen nach. Und das ist 2016 wieder der Fall? Und richtig. Zu welchem Datum? Das ist 2016 wieder, Ende Juli, vom 24. bis 31. Juli. Und was findet da statt? Was kann man erwarten? Also wir haben 4.500 Mitwirkende in Kostümen. Wir haben an den beiden Sonntagen, also am 24. und am 31. Juli, Umzüge, den Einzug Wallensteins mit eben sämtlichen Mitwirkenden, mit über 250 Pferden, mit Kutschen, mit Soldatengruppen, also ganz, ganz viele verschiedene Gruppen. Welche Gruppen zum Beispiel? Wie gesagt, Soldatengruppen, es sind Pikeniere, Musketiere, Kanoniere von den Soldaten, aber eben auch Edeldamen, natürlich die Wallenstein-Kutsche, der Prinz Ulrich von Dänemark, der damals auch zu Besuch kam. Wir haben Bedienstete, es sind dabei die Bevölkerung, ganz, ganz verschiedene Gruppen und viele, viele verschiedene Kostüme. Und wer sind diese Menschen, die dahinter stehen? Sind das alles Memminger? Die kommen zum Teil aus Memmingen, also zum Großteil, aber es sind natürlich auch viele aus der Umgebung von Memmingen, die mitmachen, aber wie gesagt, alles aus der Umgebung. Sind das also, kann das jeder machen? Kann ich dort auch hinkommen und sagen, ich habe ein gutes Kostüm, das dazu passt, darf ich da mitmachen? Oder wird das vereinsgesteuert? Das Ganze wird veranstaltet vom Fischertagsverein in Memmingen, der auch den jährlich stattfindenden Fischertag veranstaltet. Man muss Mitglied im Fischertagsverein sein und das Kostüm wird vom Verein gestellt. Mhm. Und dann muss man natürlich noch Glück haben, in einer Gruppe einen freien Platz oder ein freies Kostüm zu ergattern. Und diese Kostüme, sind die zeitgerecht? Also sind die wirklich so, wie sie damals waren? Wir versuchen hier sehr historisch zu sein. Die Kostüme werden wirklich nach alten Vorbildern geschneidert. Wir versuchen auch, dass unsere Teilnehmer entsprechend aussehen, das heißt also so moderne Geschichten wie Piercings, Schmuck und so weiter dürfen nicht getragen werden. Sollte jemand Brillenträger sein, werden ihm kostengünstig beziehungsweise sogar kostenlos für diese Zeit Kontaktlinsen zur Verfügung gestellt, also solche Geschichten. Dass wir wirklich sehr authentisch rüberkommen und wirklich historisch dem Ganzen etwas gerecht werden. Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, was den Leuten geboten wird, die dorthin gehen und sich das alles anschauen. Weißt du schon die Eintrittspreise, was das ungefähr kosten wird? Die Preise sind festgelegt. Ich kann es jetzt leider im Moment nicht sagen, aber das kann man im Internet finden. Wir haben vorher das nicht zu Ende geführt, was es alles gibt, neben den beiden Umzügen an den Sonntagen gibt es jeden Abend mehrere Möglichkeiten, die man, wo man seine Zeit verbringen kann. Wir haben Lagerspiele, das sind, ich sage mal, Gaukler, Akrobaten und so weiter. Wir haben Reiterspiele und es findet ein Theater statt. Dazu kommt am Montagabend ein sogenannter Tanz auf dem Kopfstein auf dem Marktplatz. Und wir versuchen im nächsten Jahr eine Neuerung. So wird möglicherweise am Donnerstag ein mittelalterliches darf man eigentlich nicht sagen, nein, es ist eigentlich nicht mehr Mittelalter, ein historisches Konzert geben auf dem Marktplatz. Dazu kommen Marktstände. Am Samstag ist der historische Handwerkermarkt. Also es gibt viel, viel, viel zu sehen. Und die Preise befinden sich im Internet. Der Vorverkauf übers Internet hat bereits begonnen. Mhm. Und man kann sich das anschauen unter wallenstein-mm.de. Du bist da jetzt auch mit dabei. In welcher Gruppe bist du dabei? Wo läufst du damit? Ich bin bei den Jägern und Falknern dabei. Bin dort Gruppenleiter. Und wir haben unser Lager in der Grimmelschanze. Das ist nämlich das, was noch dazu hinkommt. Es gibt jeden Tag ab Nachmittag bis in die Nachtstunden hinein Lagerleben in zwei verschiedenen Stellen in der Stadt. Einmal in der Grimmelschanze und einmal im Reichshain. Wie bist du dazu gekommen jetzt persönlich? Was interessiert dich daran so sehr und was macht dir am meisten Spaß an der Sache? Also dazu gekommen, überhaupt da teilzunehmen, bin ich als Jugendlicher. 1980 war das erste Wallenstein der neueren Zeit. Es gab bereits 1925 schon mal ein Wallenstein-Fest. Wir haben 1980 diese Wallenstein-Spiele wieder aufleben lassen in Memmingen. Ich war damals Jugendlicher, Mitwirkender im Fischertagsverein. Und da wurde man einfach über die Eltern gefragt, ob man mitmachen möchte. Und so kam ich dazu, war dort zuerst in einer anderen Gruppe, habe dann, wie ich zu den Jägern gekommen bin, vielleicht eine ganz nette Geschichte, weil ich eben im Rahmen der Wallenstein-Spiele meine Frau damals kennengelernt habe, die damals bei den Jägern war. Und ich dann eben später zu den Jägern gewechselt bin und da mittlerweile jetzt seit mehreren Wallenstein-Spielen Gruppenleiter. Und was ist das Faszinierende daran für dich? Das Faszinierende ist einerseits natürlich mal so das Historische darzustellen, dieses Lagerleben, alles drumherum, das zu erleben, zu sehen, Teil davon zu sein, einmal vielleicht eine Woche diesen Zeitsprung zurückzumachen, zu sehen, dass manches damals vielleicht gar nicht so einfach war, wie wir es heute haben. Aber man darf das Ganze natürlich auch nicht jetzt irgendwie verherrlichen oder sonstiges. Es waren harte Zeiten damals. Wir haben natürlich das heute trotz alledem viel, viel einfacher. Aber es ist einfach, ja, der Spaß, die Gemeinschaft in der Heimatstadt, sowas auf die Beine zu stellen. Wir haben jetzt auch viele norddeutsche Hörer und wenn ich denen jetzt nahelegen würde, sie sollten ins Allgäu kommen und sie sollten ausgerechnet in dieser Zeit ins Allgäu kommen, wo diese Wallenstein-Spiele stattfinden. Was dürften die auf keinen Fall verpassen? Was ist so das Highlight dieses Festes, wo du sagst, gibt euch das, schaut euch das an oder ja? Also es sind sicherlich die beiden Umzüge, also einer davon natürlich, das denke ich reicht, wenn man das einmal gesehen hat. Dann natürlich ein Highlight sind die Lagerspiele und die Reiterspiele. Und dazu gehört natürlich auch das Lagerleben, das man dann im Anschluss noch genießen kann. Wunderbar. Gut, da danke ich dir recht herzlich für die Information. Ich denke, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Appetitmacher, dass die Leute sich das mal anschauen sollten. Und unser Allgäu hat ja noch einiges mehr zu bieten, noch zusätzlich. Durchaus. Ja, danke dir herzlich. Bitte. Ja, also ich denke doch, dass das eine gute Gelegenheit ist, mal im Allgäu Urlaub zu machen und dorthin zu gehen und sich das anzuschauen. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich war vor 4 Jahren auch mal dabei und habe mir da auch einen dieser Umzüge angeschaut. Und ich fand es richtig gut. Und ich denke, das wäre doch auch was für dich, oder? Also ich stehe ja auf Leute in komischen Klamotten und mit ein bisschen merkwürdiger Musik vielleicht sogar dazu. Aber nein, ich werde nicht dabei sein, denn das ist ziemlich genau die Zeit, in der auch Wacken dieses Jahr stattfindet, beziehungsweise nächstes Jahr. Wacken ist das mit den komischen Klamotten und der komischen Musik. Exakto, richtig. Genau das ist es. Ja, und da will ich wieder mutmaßlich viel zu tun haben und dann ist halt, ja, keine Zeit für Urlaub. Wobei ich es auch verstehen kann. Also Wacken würde mich echt auch reizen. Ja, man muss schnell sein und hoffen, dass man eins der vielen Tickets abbekommt. Die sind tatsächlich sehr, sehr schnell immer ausverkauft. Ja, aber wenn du arbeiten musst, du wirst ja, dort arbeiten, ich, oder? Ja, natürlich. Also ich brauche kein Ticket, sicher. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt im Allgäu sind zu der Zeit. Ich weiß noch gar nicht, wann wir Urlaub nehmen. Die Planungen stehen bei uns noch gar nicht fest. Mal sehen. Wir hoffen, dass wir wieder Richtung Harz nächstes Jahr fahren, aber Wacken steht nicht auf dem Programm. Und naja. Aber Wallenstein klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, wie er das so erzählt. Also die treiben ja da doch einen ganz ordentlichen Aufwand da mit dieser ganzen Kontaktlinsengeschichte und Piercings rausnehmen und so. Ja, das scheint sehr authentisch zu sein. Ja. Das war mir beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen. Ich habe mich eher so von dem ganzen Geschehen treiben lassen und fand das schon sehr spannend. Und gerade dieses Lagerleben abends hat mir sehr gut gefallen und ich liebe ja das Essen. Ja. Und da wurden auch sehr viele Sachen angeboten, die so an diese Zeit erinnern, was natürlich nicht authentisch sein kann, aber du hast schon das Gefühl gehabt, du lässt dich da so ein bisschen in diese Zeit reinfallen. Man kriegt zumindest so einen Eindruck, wie es ungefähr vielleicht gewesen sein könnte. Halt mit weniger Fäkalien auf dem Boden. Und ich wollte gerade sagen, ich würde ja wirklich gerne mal so eine Zeitreise machen und das riechen und das zu sehen. Ich habe neulich so gedacht, es wäre für uns heutige Menschen, glaube ich, schon allein deswegen sehr, sehr merkwürdig, weil wir so, ich sag mal, außerhalb von so einer Siedlung auf einmal merken würden, wie unglaublich still das ist. Da habe ich neulich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, drüber nachgedacht. Normalerweise, also wenn du jetzt heutzutage irgendwie unterwegs bist und gehst irgendwie durch die Gegend, dann hast du irgendwo eine Straße oder da fährt ein Krankenwagen vorbei oder sonst wie was. Und das gab's da ja natürlich nicht in der Zeit. Also diese hohe Abgeschiedenheit an, also das ist halt da viel leichter zu erreichen als bei uns. Stimmt, weil wir immer so ein Grundrauschen haben, da fährt ein Zug, da fliegt ein Flugzeug, da. Richtig. Stimmt. Ja, wäre spannend. Ja. Ich habe, auch noch einen interessanten Bericht gelesen. Und zwar geht es da um Armwrestling. Früher hat man ja Armdrücken gesagt, oder? Richtig, eigentlich sagt man auch Armdrücken, aber da das eine Sportart ist und zwar eine internationale, an denen 52 Länder teilnehmen, muss das natürlich einen allgemeinen verständlichen Namen haben und das heißt Armwrestling. Okay. Und da gibt es den Dieter Spannagel aus Kaufbeuren und der hat dieses Jahr seine Karriere als Hochleistungssportler beendet und zwar mit einem WM-Titel. Und er könnte eigentlich weitermachen, ist eigentlich in Topform und hat mit diesem WM-Titel auch einen großen Traum sich erfüllt. Aber er sagt einfach, dass Deutschland ihn da nicht unterstützt. Und dass einfach, ja, es soll zwar 2020, hat er, glaube ich, erzählt, in den Paralympics aufgenommen werden, aber das weiß man noch nicht so genau. Das ist ja immer so ein bisschen die Vorstufe, der Test, ob diese Sportart ankommt. Aber er hat trotzdem gesagt, er möchte aufhören, weil einfach die Unterstützung von Deutschlands Seite aus nicht so hoch ist wie in anderen Ländern. Und wahrscheinlich, also wie in anderen Sportarten ja dann auch. Also es gibt ja eine sehr umfangreiche Sportförderung, gerade so in der in diesen A-Kadern. Also wenn du auf einem Niveau bist sportlich, das dich zu Weltmeistertiteln einigermaßen bringt, dann bekommst du ja in vielen Sportarten eine sehr gute Förderung. Also mit irgendwelchen Trainingscamps und so weiter und auch finanziellen Hilfen. Das ist ja auch jedes Mal, wenn es an die Olympischen Spiele geht, auch wieder ein großes Thema, die Sportförderung für die Verbände, dass die Bundesregierung Geld locker macht für bestimmte Medaillenkategorien oder bestimmte Medaillenzahlen. Und offenbar ist es das, worauf er schielt. Unter Umständen ja. Aber es kommt halt natürlich auch immer darauf an, wie interessant diese Sportart für die Öffentlichkeit ist. Das ist das. Also klar, ne? Also wahrscheinlich gibt es irgendwo auf der Welt ein Land, in dem man als Armwrestler von seinem Sport leben kann. Und das ist möglicherweise das, wo er hin will, so schätze ich mal. Und er wird wahrscheinlich halt tagsüber einen normalen Job haben und muss dann halt, wer weiß, wie auch immer da trainieren und ja, muss halt die Anreise zur Weltmeisterschaft auch noch selber bezahlen oder irgendwas. Klar, das kann natürlich sehr frustrierend sein. Und dann reibst du dich eben für so ein Hobby entsprechend auf. Und also ich kann mir schon vorstellen, ne, wenn du dann, keine Ahnung, wo werden die Meisterschaften im Armdrücken ausgetragen werden? Wahrscheinlich in irgendeinem skandinavischen Land oder weiß ich nicht. Also die aktuellen Weltmeisterschaften waren in Malaysia. Ja, siehst du, da bist du halt dann ja mit Jahresurlaub und hin- und zurückfliegen und so weiter. Da muss man sich schon ein bisschen strecken, kann ich mir vorstellen. Und wenn noch nicht mal das dann gefördert wird, klar, dann machst du dir halt irgendwann Gedanken, ob das das Richtige ist. Ja. Tja. Wobei ich gerade von Armdrücken komme ich aus irgendeinem Grund gerade auf Fingerhakeln. Gibt's das eigentlich noch? Ich habe vor 2-3 Jahren habe ich mir nämlich die DVD-Box von den Fraggles gekauft. Und da gibt's ja einen Fraggle, der immer in der Weltgeschichte rumtourt, in der Menschenwelt und versucht, die menschliche Kultur zu ergründen. Und aus irgendeinem Grund ist der immer in München unterwegs. Und da gibt's eben eine Szene in einer der ersten Folgen auch, wo er in so einer Münchner Kneipe auftaucht und da sind da irgendwelche Typen mit Gamsbart am Hut und Lederhosen und die sitzen da am Tisch und machen Fingerhakeln und Schnupftabak und er probiert es natürlich dann auch mal und fliegt da in hohem Bogen durch die Gaststube. Also wahnsinnig witzig, aber von Fingerhakeln habe ich auch seitdem nie wieder was gehört. Seit Mitte der 80er nicht mehr. Müssen wir die Münchner Freckels, die Münchner Hörer fragen. Die Münchner Hörer mal auffordern, uns zu sagen, ob das noch gang und gäbe ist. Also ich kenne es jetzt aus dem Allgäu nicht unbedingt, das ist bei uns nicht so verbreitet. Aber bitte, liebe Münchner und Umgebung, gibt es das bei euch noch? Wäre nett, wenn ihr uns da mal was zukommen lassen würdet. Bitte Bescheid sagen, wir würden uns sehr freuen. Jörn würde dann mitmachen beim nächsten Mal. Es würde mich auf jeden Fall glücklich machen, es zu wissen. Goldene Moderationsbrücke? Ja, wieso? Ich habe es versaut. Ich wollte hinaus auf den Glücksatlas. Oh. Ja, es gibt etwas, das sich Glücksatlas nennt. Da wird immer wieder, und ich komme jetzt, ich glaube, es ist vom ADAC, wird jedes Jahr erhoben, wo in Deutschland die Menschen wie glücklich sind. Und seit 2-3 Jahren ist Schleswig-Holstein immer an der Spitze. Okay. In Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Menschen Deutschlands. Und was hast du gesagt, vom ADAC, nicht von der Post? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, dass es der ADAC war. Obwohl, nee, die Seite ist dpdhl.com. Das sieht dann doch sehr nach Post aus. Ja. Heißt auch Deutsche Post, Glücksatlas. Ach, guck mal, 2015. Dann habe ich. Wir sind die Glücklichsten, aber wir haben nicht das beste Gedächtnis. So. Sauber gerettet. Die Kurve bekommen. Er kann es. Ja, Baden-Württemberg ist auf Platz 2. Franken ist auf Platz 5 in diesem Glücksatlas und Bayern Süd auf Platz 10. Ich wollte gerade sagen, das haut doch irgendwie nicht hin. Baden-Württemberg ist ein ganzes Bundesland, Franken ist nur ein Teil eines Bundeslandes. Und was ist dann Bayern Süd? Was ist Bayern Süd? Ja eben, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die Leute allein deswegen so unglücklich sind, weil sie sich so aufregen über die Bezeichnung Bayern Süd. Ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe nur gefragt. Das wird vielleicht so eine Art Verbandsstruktur sein oder so. Ja, vielleicht, ja, genau. Und deswegen sind da auch nochmal Unterteilungen. Das kenne ich jetzt von meiner Krankenkasse, da gibt es auch Bayern Süd und Bayern Nord. Ja. Deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. Ja. Es gibt übrigens einen fantastischen, so einen Trailer vom NDR-Fernsehen, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, weil es wohl europaweit so ist, dass die Dänen europaweit die glücklichsten Menschen sind. Und das ist ja nur ein Nachbarland von Schleswig-Holstein. Und da gibt es so einen Spot, wo Bjarne Mädel in so einer, ja, in Gummistiefeln und Latzhose, ziemlich grimmig guckend, irgendwo in der Landschaft steht und neben ihm steht so ein Typ mit so einer Dänemark-Flagge und freut sich wie ein Keks und ist immer am Lachen. Und dann sagt er irgendwann so nach ein paar Sekunden, die Dänen, das sind die glücklichsten Menschen von ganz Europa. Aber da sind wir ganz dicht dran. Und mit so einem wahnsinnig grimmigen Gesichtsausdruck. Ich finde es großartig. Ich werde mal gucken, ob der irgendwie öffentlich verfügbar ist und dann verlinken wir den nachher in den Shownotes. Oh, weil der macht wirklich Spaß zu gucken. Okay. Schönes Ding. Okay. Ja, da muss ich ja jetzt mein Image ändern. Jetzt muss ich ja ganz schlechte Laune haben und hier. Zumindest schlechter als ich. Ja, 10-mal genau. Schlechter als ich, um genau okay. zu sein. Dann üb schon mal das Grinsen. Naja, okay. Ich weiß es nicht, war das jetzt speziell auf die Arbeit bezogen oder allgemein mit Lebensumstände, mit Freizeit und mit allem? Also ich habe es so verstanden, dass es ganz allgemein sich auf alles bezieht. Mhm, okay. Ja, sonst. Das kann ich jetzt auch nicht verstehen, weil wir haben wunderbare Landschaften, wir haben viel Freizeitaktivitäten, wir haben eine gute Infrastruktur. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, arbeitsmäßig, ja, könnte ich verstehen, denn der Leistungsdruck, der ist schon enorm gestiegen in den letzten Jahren. Ich merke es in meinem eigenen Umfeld, dass man also auch am Wochenende immer erreichbar sein muss, auch wenn man eigentlich offiziell Freischicht eingetragen hat oder dass man wirklich jetzt schon wirklich die Handys mitnehmen muss und erreichbar sein muss. Mhm. Dass auch viel die Digitalisierung einen unter Druck setzt, dass man schneller arbeiten muss, dass einem teilweise angedroht wird, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Mhm. Also ich, gerade arbeitsmäßig kann ich schon verstehen, dass man da, wenn man so unter Druck gestellt wird, gesetzt wird, dass einem dann die Lust vergeht einfach und dass man dann nicht mehr so glücklich ist. Ja. Und bei so einer Umfrage das natürlich dann auch kundtut. Ja, klar. Aber alles andere, die Freizeit und so, die würde ich jetzt persönlich als sehr lebenswert einschätzen. Ja. Und auch alles andere. Wir können gut einkaufen, wir haben die Natur vor der Tür. Ihr habt halt kein Meer, ne? Wahrscheinlich ist es das. Ja, aber Berge. Das hat Baden-Württemberg auch nicht. Ja, bitte, Berge, Berge. Berge und Seen und Wälder. Habt ihr Bäume? Naja, nicht so viele. Also kein Schatten. Wenig, ja, genau. Ja, tatsächlich ist ja Schleswig-Holstein das Land in Deutschland mit dem geringsten Waldanteil. Und wie ich jetzt vor kurzem festgestellt habe, ist Dithmarschen in Schleswig-Holstein auch der Kreis mit dem geringsten Waldanteil. Also wenn ich wo lebe, hier irgendwo in einer Gegend, wo es echt wenig Wald gibt im Vergleich zur Fläche. Okay. Ja. Dann gibt es keinen Schatten, da gibt es aber mehr Sonne, vielleicht liegt es da. Na, ja, Sonne haben wir auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also mal tageweise, aber Tja. Hatten wir nicht in der letzten Episode irgendwie den sonnenreichsten Ort Deutschlands? War das nicht Rügen dieses Mal? Ja, da gibt's eine ganze Menge, gerade Inseln, die sich da immer wieder drum streiten, wer jetzt die meisten Sonnenstunden hat. Das ist mal Rügen, Usedom behauptet das auch von sich und noch irgendwas. Also es sind mindestens 3 Orte und die sind zumindest nicht alle in Norddeutschland. Hm. Also kann es daran auch nicht liegen? Auch nicht, nee. Also keine Ahnung. Mir fällt jetzt auch explizit kein Grund ein, warum wir glücklicher sein sollten, aber. Ich weiß nur, dass hier im Westallgäu, der Ort Scheidegg, der war irgendwann, 2009 oder so, der sonnenreichste Ort Deutschlands und damit wirbt er heute noch. Ja, natürlich. Mir ist noch eine Geschichte aufgefallen, die ich ganz fantastisch fand, und zwar ist vor kurzem eine Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan in eine Gemeinde in Schleswig-Holstein gezogen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Das haben wir relativ häufig. Schleswig-Holstein hat dieses Jahr irgendwie 40.000 Flüchtlinge aufgenommen, die alle irgendwie peu à peu auf die Gemeinden verteilt wurden. Das Besondere an dieser Familie ist jetzt, dass die auf die Hallig-Hooge gezogen sind. Ui. Also eine sehr kleine Insel im Wattenmeer von Schleswig-Holstein. Das ist natürlich dann eine eigene Gemeinde. Da leben 120 Leute ungefähr. Und die Halligen zeichnen sich ja dadurch aus, dass da gerade so im Herbst und im Winter in der Sturmflutzeit auch gerne mal Land unter ist. Also die Häuser stehen ja da auf sogenannten Warften. Das sind also solche Erdhügel, die verhindern sollen, dass das Meer oder dass das Wasser in die Häuser reinläuft. Und da kann es dann schon mal sein, dass dann nur noch die Häuser aus dem Wasser gucken. Und ich stelle mir das gerade so vor, da kommst du aus Afghanistan auf diese Insel und da scheint es tatsächlich so zu sein, also die Hallig-Bewohner haben explizit beim zuständigen Kreis gesagt, übrigens, wir hätten da Platz für eine Familie, schickt doch bitte auch jemanden zu uns, weil die auch gemerkt haben, dass es immer schwieriger wird, Flüchtlinge unterzubringen in Schleswig-Holstein. Das ist in anderen Ländern natürlich genauso, aber bei uns weiß ich es jetzt halt zufällig gerade, da wird der Wohnraum halt einfach knapp und ich weiß, dass die Beauftragten der Ordnungsämter von Kreisen und Gemeinden, dass die wirklich schon schlaflose Nächte haben, wo sie mit den Leuten noch hin sollen. Und jetzt kommt also diese Hallig-Bevölkerung und sagt, ja, mindestens eine Familie kriegen wir hier unter. Wir haben hier ein Haus, das leer steht und warum nicht da eine Flüchtlingsfamilie reintun? Und jetzt stelle ich mir das halt so, ja, also das wäre ja schon für einen normalen Festlandbewohner ist diese ganze Landuntersituation, glaube ich, schon echt, echt krass. Aber jetzt stell mal vor, du kommst da irgendwo hin, sprichst die Sprache nicht und die Leute sind vielleicht alle total nett, aber irgendwann sitzt du in deinem Haus, es stürmt und es ist wahnsinnig windig und dann kommt irgendwie so ein brummeliger Typ in der Latzhose und sagt, so, jetzt wollen wir hier mal die Schotten dicht machen. Zack, dann kommen die Bretter vor die Haustür und hier habt ihr noch ein paar Sandsäcke, wisst ihr Bescheid. Und dann ist der wieder weg. Und nächsten Morgen wachst du auf und hast nur noch Wasser vor der Haustür. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich find's super, dass die Hallig-Leute das so machen, dass die auch von sich aus sagen, ja, wir wollen da auch unseren Beitrag leisten. Aber ob das jetzt für die, also gerade mit dieser Landuntersituation, für die Afghanen da so super ist, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, ein Problem damit hätte, wenn ich jetzt auf eine Hallig müsste. Jetzt kommt bei mir die Frage auf, ob die Flüchtlingsfamilie sich das aussuchen darf oder ob die zugewiesen wird. Keine Ahnung. Weil wir haben hier bei uns schon erlebt, dass Flüchtlingsfamilien, also wir haben dann auch in einem Ort 120 Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Und das ist ein sehr schöner Ort, touristisch sehr schön. Also ja, es kommen viele Leute hierher, um Urlaub zu machen. Aber die Flüchtlinge selbst haben dort nur einen einzigen Tag gewohnt und sind dann abgereist und haben gesagt, da wollen sie nicht bleiben, das ist ihnen zu langweilig. Sie wollen nach Berlin, sie wollen nach Köln, sie wollen nach überall hin, bloß nicht dort in dieses Kaff, sage ich jetzt mal. Und weiß ich nicht, Hallig-Hooge, ich nehme mal an, das werden nicht allzu viele Personen dort auf der Insel sein. 120. Ob das nicht arg einsam ist und vielleicht ein bisschen sehr beengt alles, ich weiß es nicht. Naja, also ich stelle mir vor, für die Kinder der Familie, die haben 4 Kinder, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Zeit. Gerade so in den Sommermonaten, weil es gibt auf Hallig-Hooge keinen Autoverkehr. Da alles, was sich da bewegt, wird von Pferden gezogen. Die können da, glaube ich, sehr, sehr unbeschwert leben. Es wird natürlich schwierig werden, für die Leute Arbeit zu finden. Er hatte, glaube ich, in Kabul irgendwie ein Taxiunternehmen. Das ist ein bisschen knifflig auf einer Insel, wo es keine Taxen gibt. Aber andererseits, naja gut, also irgendeinen Job wird er schon finden. Und naja, die Kinder, 2 von denen sind jetzt im Kindergarten. Das scheint auch so ganz gut zu funktionieren, was man so hört. Und die anderen beiden gehen in die Grundschule. Und das ist dann halt schon der nächste Punkt. Es gibt da eben auch nur eine Grundschule, soweit ich weiß. Und auch da begebe ich mich aufs Glatteis. Ich weiß es nicht genau. Und wenn die in eine weiterführende Schule gehen, dann sind sie auf dem Festland im Internat. Mhm. Also auch da muss man halt dann ein bisschen gucken. Was ich weiß ist, oder was ich glaube zu wissen ist, dass sich die Flüchtlinge grundsätzlich erstmal nicht aussuchen können, wo sie hinkommen. Wie es jetzt in diesem speziellen Fall war, kann ich nicht sagen. Aber wir hatten jetzt vor kurzem den Fall in Glückstadt, dass die Stadt ein Haus angemietet hat für eine Flüchtlingsfamilie. Da war schon alles vorbereitet, das war möbliert, da hatten regionale Händler hatten den Kühlschrank voll gemacht und so weiter. Und die Leute sind da eingezogen und am nächsten Tag waren sie weg. Mutmaßlich, weil sie in einer anderen Stadt zu Verwandten wollten. So, und das, natürlich sind die halt, es sind ja keine Gefangenen, es sind ja freie Menschen. Aber in diesem Fall ist es halt so, und ich weiß nicht, ich schätze mal, dass es auch überall so ist, nicht nur in Schleswig-Holstein, die Leute werden halt den Gemeinden zugewiesen und die müssen dann halt auch da bleiben, dürfen die Gemeinde natürlich verlassen, aber nur um irgendjemanden zu besuchen, nicht dauerhaft. Das heißt, wenn die jetzt in eine andere Gemeinde ziehen, dann haben die halt auf jetzt auf gleich keinen Anspruch mehr auf irgendwelche Sozialleistungen. Die hätten sie halt in ihrer alten Gemeinde, in der sie zugewiesen worden sind. Aber in der anderen Stadt, wo sie dann aus freien Stücken hinfahren, haben sie die halt nicht. Die Frage ist immer, ob die das dann so genau wissen, wenn sie dann so abhauen. Ich finde das so ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich versuche mich da immer selber hineinzuversetzen, wie es mir da gehen würde. Einerseits wäre ich heilfroh, diesem Krieg entkommen zu sein und dieser Angst, am nächsten Tag nicht mehr zu leben und wäre dann vermutlich sehr, sehr dankbar, wenn ich in eine abgeschiedene, ruhige Gegend käme, wo ich mein Trauma erstmal verarbeiten könnte. Aber andererseits, gerade wenn ich zum Beispiel Verwandtschaft in diesem fremden Land hätte, würde ich dann auch diese Rudelbildung bevorzugen, diese gegenseitige Unterstützung, das Familiäre, und würde dann versuchen, dorthin zu kommen. Das ist ganz klar. Ja. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin gewohnt, auf dem Land zu leben, und man würde mich dann, ich müsste fliehen, würde in Amerika ankommen und müsste irgendwo in einem Ghetto in New York unterkommen. Ich würde mich da auch nicht wohlfühlen. Die Frage ist nur, wie lange würde ich das mitmachen? Ich glaube, ich würde das so ein halbes Jahr mitmachen, mich erstmal organisieren, die Sprache lernen, versuchen, da weiterzukommen, eine Arbeit zu finden. Und dann gibt es ja noch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt möchte ich mein Leben so gestalten, wie ich es einfach möchte. Naja, also das, ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich denke mir auch immer, wie würde ich reagieren? Ich bin schon relativ sicher, dass ich die Flucht gar nicht überstehen würde, ohne einen an der Klatsche zu kriegen. Also ich glaube, ich würde irgendwie, also ich habe jetzt vor kurzem erst durch die Arbeit mit einem Flüchtling gesprochen, der in Psychotherapie ist, weil der kommt aus Aleppo, hat da 4 Jahre überlegt, ob er fliehen soll, wegen der ganzen IS und Bürgerkriegsgeschichte, hat dann gesagt, okay, ich hau jetzt ab, hat seine Familie zurückgelassen, seine Frau und die 3 Kinder, und ist über die Türkei und Italien nach Deutschland gekommen und kam dann schließlich in Schleswig-Holstein an. Allein für die Überfahrt von der Türkei nach Italien hat er $6.000 bezahlt, war insgesamt 14 Tage auf diesem Boot, weil er halt auf dem Schlepperboot, da sollten halt 700 Leute mitfahren, und die haben so lange gewartet, bis das Ding voll ist. Und dann ist er halt auch sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, sehr viel halt schlecht versorgt natürlich auch, und kommt dann nach Deutschland. Und das, was die Schlepper ihm erzählt haben, wie leicht das in Deutschland ist, dass er hier ein Haus und ein Auto bekommt, dass er innerhalb von 2-3 Wochen seine Familie nachholen kann, hat er dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so ist. Und darüber ist er buchstäblich krank geworden, hat ganz, ganz starke Depressionen bekommen, hat schon auch darüber nachgedacht, ob er nicht wieder zurückgehen soll, weil seine Familie halt immer noch in Aleppo war. Die Stadt war zu der Zeit belagert vom IS. Die wurden regelrecht ausgehungert. Und nach mehreren Monaten haben es jetzt seine Familie hat es jetzt geschafft, rauszukommen. Die sind jetzt in der Türkei. Und er ist inzwischen jetzt dann anerkannt in Deutschland als Flüchtling. Und da wird jetzt gerade verhandelt, dass er, ob er seine Familie nachholen darf. Die haben jetzt bald irgendwann einen Termin in der deutschen Botschaft. Aber das sind halt alles solche Geschichten, wo man sieht, naja, denen wird halt auch irgendwas erzählt, damit sie da den Schleppern das Geld in den Rachen schmeißen. Und ich weiß nicht, stell mal vor, du hast da buchstäblich alles zurückgelassen, was du hast, setzt dein Leben aufs Spiel, dass du es irgendwie schaffst, unter diesen falschen Vorzeichen irgendwo anzukommen. Und dann sitzt du halt in einer Massenunterkunft. Ja, aber was für eine Alternative hast du? Du hast ja vor Ort auch Krieg. Ja. Du musst da auch Angst haben, dass du jeden Tag stirbst, erschossen wirst auf offener Straße. Und wenn du dann die Chance hast, dem zu entfliehen, dann machst du dich doch auf den Weg und versuchst das auch. Ich glaube dann, dass man auch ein Stück weit daran wächst. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ich habe erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, möchte da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das einfach ihre Privatsphäre ist. Aber sie hat, sie musste damals auch fliehen. Hm. Und hat jetzt auch viele Parallelen zu dem gesehen, wie die Leute, wie es denen jetzt geht, diesen Flüchtlingen. Und sie hat auch wahnsinnige Ängste ausgestanden damals und ist auch hier angekommen, ist auch hier einquartiert worden, ist auch untergebracht worden und ist heilfroh, dass ihr dieses Glück widerfahren ist. Und deswegen hat sie schon durchaus Verständnis, dass man diesen Menschen helfen muss. Das steht für mich auch völlig außer Frage. Also ich finde es halt so spannend, weißt du, da kommt jemand auf diese lebensgefährliche Flucht, übersteht das ganz gut und was ihn dann am Ende krank macht, ist das, was ihm vorher erzählt wurde. So, weißt du, also das finde ich halt so beeindruckend an der ganzen Geschichte auch. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich diesen Durchhaltewillen hätte. Ich glaube schon, du hättest gar keine andere Chance. Wahrscheinlich. Also, aber es ist halt, also wenn man manche Geschichten hört, boah, da gruselt es einen. Oh. Keine Ahnung, wie das wäre, wenn wir flüchten müssen. Ja. Das möchte man eigentlich auch gar nicht sich reinversetzen, aber man muss es, nee, um einfach es dieses Verständnis aufzubringen. Und, richtig. Ja. Genau. Und da ist eben dann tatsächlich, also ich glaube, es ist eben auch so, unter Umständen, dass du auf der Flucht natürlich vielleicht auch Leute kennenlernst, wo du sagst, Mensch, wir schließen uns ein bisschen zusammen, wir gucken aufeinander, wir passen aufeinander auf. Und vielleicht möchtest du auch von denen dann einfach nicht getrennt sein. Mhm. Und vielleicht sind das dann auch wieder Gründe zu sagen, das sind ja in vielen Fällen, ist es ja auch einfach für die Behörden schwer zu überprüfen, wer nun wie verwandt ist, beziehungsweise dieser Verwandtschaftsbegriff ist ja in manchen Kulturen auch sehr, sehr breit gefasst. Natürlich, also dann kannst du halt sagen, natürlich ist das, also die sagen halt, das ist mein Onkel, zu dem möchte ich hin, aber das ist halt nicht Onkel, wie wir es verstehen, sondern es ist halt ein Mensch, zu dem man eine besondere Verbindung hat in irgendeiner Form. Ja, vor allem sind die Behörden ja völlig überlastet. Sollen sie sich da jetzt auch noch... Das ist ja dann auch Blödsinn, dem hinterher zu spionieren. Da muss einfach ein gewisses Vertrauen da sein. Genau. Aber gerade noch mal zu der Familie zurückzukommen in Halikoge. Ich finde es auch schwierig. Also wenn die jetzt nicht einverstanden damit wären mit diesem Leben, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Also das ist ja so eine Extremsituation irgendwie. Richtig, genau. Und also berichteten zufolge, als sie hingezogen sind, waren sie wohl alle, also ein Kollege von mir ist mitgefahren, hat die auf der Fähre begleitet. Das war lange vorher auch abgesprochen, auch mit der Familie. Der hat dann eine Online-Reportage draus gemacht und auch einen Radiobeitrag. Und die waren eigentlich sehr entspannt. Die haben sich sehr darauf gefreut, nach Hoge zu kommen. Und auch wenn die Überfahrt wohl ein bisschen kabbelig war, wahrscheinlich haben die vorher schon Schlimmeres erlebt als das. Mhm. Also von daher, dass die scheinen da schon ganz gut drauf vorbereitet gewesen zu sein. Die Frage ist halt, wie es denen geht, wenn da wirklich Land unter ist. Mhm. Andererseits schätze ich aber auch die Hallig-Bewohner wiederum so ein, dass sie die Leute dann halt nicht damit alleine lassen, sondern dass sie denen schon ganz genau erklären, wie es läuft und worauf sie achten müssen. Ja, und wer weiß, vielleicht erfahren sie ja jetzt die Erfüllung da einfach. Und vielleicht ist das genau das Richtige. Also wir haben dieses Jahr im Urlaub waren wir im Klimahaus in Bremerhaven. Und da ging es auch darum, da habe ich ein Video gesehen, da ist eine Frau, die hat ihren Mann verloren gehabt und hat dann eine Stelle auf einen der Hallig-Inseln gekriegt. Und das war erstmal begrenzt auf ein Jahr. Und sie hat gesagt, Mensch, so ein Jahr, das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das würde sie gerne mal mitmachen. Mhm. Und das hat ihr dann so dermaßen gut gefallen. Und sie hat sich so in diese Natur verliebt und in diese Aufgabe, die sie dort erwartet hat, dass sie verlängert hat und jetzt schon das vierte Jahr dort war. Ja. Und vielleicht ist das genau das, was manche Menschen suchen, haben wollen. Und vielleicht sind das genau die Richtigen. Und das ist einfach ein Schicksalsschlag, dass das jetzt genau das Richtige ist. Ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen. Ja. Und ich glaube, dass wenn irgendwo Integration funktionieren kann, ich glaube dann auf der Hallig, weil die Leute gewohnt sind, zusammenzurücken und zusammenzuhalten und Schwächeren zu helfen vor allem. Ich glaube, ja, das, wenn irgendwo, dann da. Kannst du das weiter verfolgen oder ist damit das Thema dann abgehakt oder glaubst du, du hörst da wieder was von? Es ist halt, also es ist eben nicht mein Berichtsgebiet, sage ich mal. Also wir sind da, wir haben uns das Land so ein bisschen aufgeteilt und die Halligen gehören zu einem anderen Studio. Aber ich bin relativ sicher, dass wir da dranbleiben werden und im Zweifelsfall werde ich einfach die Kollegen da nochmal dran erinnern, einfach mal nachzuhören und zu fragen, wie es läuft. Das wäre schön, ja. Denn das ist ja eine spannende Geschichte. Also wir haben natürlich sehr viele Flüchtlingsgeschichten im ganzen Land, aber das sticht so ein bisschen heraus. Bei uns fehlen sie noch. Sie sollten, bei uns sollten 73 junge Männer zwischen 18 und 35 in unseren Ort kommen. Eigentlich schon Mitte November, aber bis jetzt ist da leider noch nichts zu sehen. Ja. Vielleicht kommt das noch. Der Strom hat ja angeblich auch nachgelassen. Das stimmt, das habe ich jetzt auch gehört. Das ist, ich war gerade vor ein paar Tagen auf einer Einwohnerversammlung in Husum. Wir sind ja gerade dabei, nach Husum umzuziehen, meine Frau und ich. Und weil da eben auch eine Erstaufnahmeeinrichtung gebaut werden soll für 1000 Leute, wurde da von der Landesregierung aus eine Einwohnerversammlung abgehalten und wir konnte man sich also informieren, was da genau geplant ist und so weiter. Und da gab es eben auch die Information, dass man jede Veränderung an den gängigen Fluchtrouten sehr genau auch an den Flüchtlingszahlen ablesen kann. Das sagte der Typ vom Landesamt, sagte auch, wir merken, dass wenn in Griechenland die Fährkapitäne streiken, so wie vor 14 Tagen, dann haben wir 3 Tage, 4 Tage später einen Einbruch im Flüchtlingszustrom. Mhm. Also das, und wenn wir das in Schleswig-Holstein merken, dann wird das halt auch bundesweit so sein, weil die Leute ja nach dem Königsteiner Schlüssel einfach verteilt werden gleichmäßig. Und er sagte auch, das sind eben ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Ist irgendwo das Wetter besonders gut auf der Flüchtlingsroute, kommen die Leute gut voran? Haben die Balkanländer die Grenze ganz oder teilweise geschlossen? Gibt es irgendwo auf der Route neue Maßnahmen, wie die Staaten mit den Flüchtlingen umgehen? Das schlägt sich sofort in den Zahlen derjenigen nieder, die bei uns ankommen. Und möglicherweise hängt das eben auch damit zusammen, dass der Platz, der bei euch zur Verfügung steht für diese jungen Männer, dass der einfach deswegen noch nicht gebraucht wird, dass der noch nicht abgerufen werden musste. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist auch das Gebäude noch nicht komplett abgenommen worden, weil es sind da natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen, also sicherheitsrelevante Sachen, die da geprüft werden müssen. Klar, Brandschutz und sowas, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Und da bin ich jetzt nicht informiert, was da jetzt ist. Aber wir warten drauf. Ich biege da immer ab, wenn ich nach Hause komme und fahre da genau dran vorbei. Also ich würde es dann abends auf jeden Fall sehen, wenn sie ankommen. Und der Aufruf wurde schon gestartet, die verschiedenen Vereine wurden schon geimpft und es wurde schon darum gebeten, die jungen Männer zu integrieren im Fußballverein, im Sportverein und einfach aufzunehmen, herzlich aufzunehmen und zu beschäftigen und zu unterstützen und sprachlich auch zu unterstützen. Das ist so eine Sache, also das finde ich gerade wahnsinnig spannend. Also bei uns wird ja viel mehr dezentral untergebracht. Das heißt also, dass eben nicht 70, 80 Leute auf einen Dutt irgendwo untergebracht werden, sondern dann wird halt für Einzelpersonen oder für Familien wird eben gezielt dann eine Wohnung gesucht. Dass die eben, dass sich eben nicht so eine, in Anführungszeichen, Ghettoisierung bildet. Aber wie ist denn das? Also hier ist es, in Schleswig-Holstein ist es so, wenn irgendwo eine neue Erstaufnahmeeinrichtung eröffnet wird, dann bilden sich innerhalb von ganz kurzer Zeit Bürgerinitiativen und Hilfsinitiativen, die Sachen organisieren wie ehrenamtliche Sprachkurse, wie Kinderbetreuung, wie Sportangebote, wie Alltagshilfen und so weiter. Wie ist denn das bei euch? Weißt du das? Ja. Also das gibt's bei uns auf jeden Fall auch, doch. Und wir haben ja schon mehrere Wellen. Also das kommt ja wirklich immer in Wellen bei uns an. Mhm. Wir haben gerade in Memmingen war das Auffanglager, das klingt immer so furchtbar, die Auffangstelle erstmal belegt worden mit 250, dann wurden die wieder einzeln verteilt. Mhm. Dann war eine Weile wieder nichts, dann kamen wieder welche an. Und so kommt das bei uns immer schubweise an. Mhm. Und da bilden sich dann auch immer schubweise halt wieder Initiativen, wie du gerade gesagt hast, die dann unterstützen. Und was weiß ich, es wurde zum Beispiel aufgefordert beim ersten Mal, wir brauchen Koffer, weil die ja weiterziehen wollen und hier mit Plastiktüten ankommen. Und dann möchten sie ihr Hab und Gut einpacken, damit sie dann in die einzelnen Regionen verteilt werden, damit sie dann weiterziehen können. Es ging darum, dass welche länger geblieben sind und natürlich nicht mobil waren, weil wir ja doch recht ländlich sind. Dann wurde aufgefordert, Fahrgemeinschaften zu bilden und dort zu helfen oder dass Fahrräder gespendet werden. Also das kam immer wieder vor, dass du entweder über Facebook haben sich Gruppen gebildet oder einfach aus der Gemeinschaft heraus, dass es ja dieser Flurfunk, der auf dem Dorf auch funktioniert, dass man dann einfach gehört hat, was gebraucht wurde. Und dann haben sich die Leute einfach aufgemacht. Teilweise so viel sogar, dass die Leute dann schon an der Annahmestelle abgewiegelt haben und haben gesagt haben, für jetzt sind wir voll, wir wissen nicht mehr, wohin damit. Ja. Und ein paar Wochen später kam dann wieder ein Schub und dann sind sie wieder losgegangen und haben geholfen. Also das ist schon wirklich erstaunlich hier, ja. Also unser bayerischer Ruf ist ja nicht so gut, aber ich selber in meiner Filterblase sehe das eigentlich sehr, sehr positiv, was hier passiert. Ja, schön. Ja. Ja. Jetzt haben wir so ein ernstes Thema heute angefangen. Das stimmt, richtig. Ganz ungewöhnlich bei uns. Ja. Und es wird ja auch nicht gerade heiterer, wenn ich auf unseren Themenzettel gucke, denn du hattest ein bisschen Beef mit Flatter. Eine wunderbare goldene Brücke, die du da schlägst. Ja, ich hatte ja auf meinem Podcast auch einen Flatter-Button. Und hier auch? Ja, und dort auch, genau. Er ist auch rege genutzt worden und in den letzten anderthalb Jahren hat sich ein recht erquicklicher Betrag zusammengesammelt. Und da ja diese Gerüchte nicht aufhören wollten, dass mit Flatter irgendetwas nicht stimmt, habe ich mir gedacht, Mensch, es ist zwar, war bis zu diesem Zeitpunkt nicht mein Geld, das da eingegangen ist, sondern immer noch das Geld meiner Hörer, die mir damit eine Anerkennung zeigen wollten. Aber ich wollte es halt auch nicht verfallen lassen und wollte es in Sicherheit bringen. Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich auf der Flatter-Seite war, habe ich mich so ein bisschen uninformiert gefühlt und auch etwas verloren, weil ich habe mich da nicht so gut ausgekannt und habe auch nicht das gefunden, was ich immer gesucht habe. Mhm. Also habe ich mich entschieden, das Flatter-Konto aufzulösen, die Auszahlung zu beantragen. Das war dann auch etwas schwierig, weil ich nicht wusste, kann ich mein Konto angeben, wird dann das Geld direkt dorthin gewiesen, muss ich meine Kreditkarte angeben, was passiert da eigentlich? Und dann habe ich irgendwann mal einen Button gefunden, da stand Withdraw, also irgendwie so Auszahlung oder was das heißt, und dahinter in Klammer Money Booker. Und damit konnte ich nichts anfangen und habe dann auch leider versäumt, da nachzugucken, was das ist und habe einfach draufgeklickt. Und plötzlich kam eine Mail, ist überwiesen worden an Moneybooker. Okay, dann war ich etwas irritiert, habe dann die Mail genauer durchgelesen und da stand, dass Moneybooker jetzt Skrill heißt und dass man dort ein Konto haben muss. Auf dieses Konto wird dann das Geld überwiesen. Jetzt hatte ich aber bis dahin noch kein Konto und war jetzt natürlich erschrocken und dachte, wow, jetzt ist das Geld weg. Und habe dann schnell ein Konto angelegt bei Skrill und das war echt super. Das hat dann sofort funktioniert. Mit meiner E-Mail-Adresse, die auch bei Flatter registriert war, habe ich dann dort mich angemeldet. Und da ist dann auch der Betrag erschienen sofort. Und dann dachte ich mir, super, wie kriege ich das jetzt runter? Wollte mich informieren und plötzlich war die Seite nicht mehr zu erreichen. Oh. Dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Ich habe doch gerade eben noch gesehen, dass da das Geld eingegangen ist. Habe mich ausgeloggt, habe meinen Temporary-Ordner gelöscht, habe nochmal versucht. Die erste Seite konnte ich aufrufen, die zweite mit der Auszahlung schon nicht mehr. Das habe ich dann 3-4 Mal durchgemacht, habe meinen PC runtergefahren, habe gestartet, habe alles Mögliche versucht. Ich kam über die erste Seite nicht drüber weg. Dann fiel mir ein, dass ich ein Programm habe, ein kleines, das meinen Ausgangspunkt verfälscht. Sprich, es zeigt dann an, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern irgendwo anders. Ach, du liebe Zeit. Und dieses kleine Programm habe ich angeschaltet und habe mich mal kurzzeitig nach Malaysia gebeamt. Und dann kam ich plötzlich auf dieses Grillkonto und konnte dort rumsurfen, wie ich wollte. Also Deutschland wurde schon mal komplett geblockt. Und dann habe ich dort, was mir gar nicht gefallen hat, meine Kontodaten eingegeben auf diese Seite. Und dann kam wieder die erfreuliche Sache. Ich habe dann abends mein Konto abgerufen und geguckt, was da passiert ist. Und da war das Geld schon drauf. Oh. Also das hat dann wieder wunderbar geklappt. Mit diesem kleinen Trick über Malaysia hat das wunderbar geklappt. Ich habe dann sofort wieder bei Skrill gekündigt. Und für mich ist die Sache jetzt erledigt. Aber für mich ist es vor allem deswegen erledigt, weil von dem Geld, was ich bekommen habe von meinen Hörern, die monatlich da immer kleine Centbeträge eingezahlt haben, das waren, ich kann es ja sagen, etwas über 50 Euro in den letzten anderthalb Jahren, ach, schön, sind de facto nur noch 41 bei mir angekommen. Ja, okay, das ist natürlich ein ziemlicher Schluck aus der Pulle, den sie sich da genehmigen, ne? Jo. Also erstmal Flatter selbst zählt ja schon mal 10%, glaube ich. Und dieses Skrill-Überweisungsgedöns hat dann auch nochmal Gebühren verlangt und dann waren es halt zum Schluss 18% weniger. Junge, Junge. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Geld gehört mir nicht. Das ist das Geld meiner Hörer. Und das möchte ich nicht so verplempern und irgendwelchen Drittanbietern in den Rachen schmeißen. Und da sage ich lieber, Leute, ich danke euch für eure Anerkennung, ich finde das super, aber wenn ihr mal was Gutes tun wollt, dann bitte schreibt mir Kommentare, da freue ich mich jedes Mal riesig drüber, da werde ich ganz zwapselig und freue mich und liest die dreimal durch. Oder meinetwegen geht über meinen Amazon-Link, und wenn ihr bei Amazon einkaufen wollt oder, keine Ahnung, schickt mir mal ein Buch von meiner Wunschliste oder irgendwas, aber lasst diesen Quatsch mit diesem Flatter, das ist in meinen Augen, ist das nichts. Ich fand Flatter super, weil ich einfach denke, es gibt so viele Inhalte im Internet, da stehen Leute dahinter, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und sehr viel Arbeit und Zeit investieren, um uns etwas Schönes zu präsentieren und Informationen zu geben. Und da finde ich ein System, das die Leute in Kleinstbeträgen oder auch größeren Beträgen belohnt, finde ich super. Also die Idee dahinter finde ich klasse. Und dass alles im Internet umsonst sein muss, finde ich auch nicht. Also es ist auch so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Wenn mir etwas gefällt, dann bin ich auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und deswegen fand ich Flatter eigentlich immer ganz gut, um einfach die Leute zu belohnen für das, was sie tun. Aber wenn dann natürlich 18% irgendwo auf dem Weg zwischen dort und hier, zwischen mir und denen liegen bleibt, finde ich das dann nicht mehr so gut. Dann muss ich sagen, dann wende ich mich direkt an die Leute und mache ihnen so eine Freude. Genau, das ist dann praktischer, das stimmt. Ja. Ich denke auch schon eine ganze Weile drüber nach, was ich mit Flatter machen möchte, ob ich da noch bleiben will oder nicht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Neustart mal abzuwarten, mal zu gucken, was jetzt passiert. Sie haben ja vor einigen Tagen, hatten sie mal über Nacht den Server runtergefahren, weil sie irgendwie auf ein neues System umgestellt haben und waren dann tatsächlich auch nach wenigen Stunden wieder da mit einem komplett neuen Design. Und es ist jetzt wohl so, dass sie überhaupt keinen Zahlungsdienstleister mehr machen, sondern das Geld sofort auf die Konten überweisen wollen. Diese Funktion geht aber noch, also man kann jetzt noch kein Konto anlegen. Ich kann jetzt, also habe ich schon versucht, mein Bankkonto da einzutragen und das funktioniert nicht. Und also insgesamt finde ich persönlich die neue Seite auch ein bisschen unübersichtlich. Gut, ich habe jetzt zuletzt immer das Flattergeld, was ich bekommen habe. Monatlich waren das immer so zwischen 2 und 3,5 Euro. Das habe ich dann immer gleich nur zu 100% weiter verflattert, weil ich gesagt habe, da muss ich nichts einzahlen auf mein Flatter-Konto. Von daher ist bei mir nicht allzu viel drauf. Aber ich hätte es dann doch langsam gerne wahrscheinlich mal runter. Mal gucken. Zuletzt war es ja so, dass man auch nur an das Geld rankam, was von anderen auf das quasi eingezahlt wurde, das Geld, was man selber hochgeladen hat, um selber flattern zu können, das kriegte man, da gab es sowieso keine Möglichkeit, das wieder rauszuziehen. Das hat mich auch schon so ein bisschen irritiert. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Update sich geändert hat und wenn das so ist, dann werde ich auch dann zügig wahrscheinlich von Flatter weggehen. Aber bis dahin lasse ich es jetzt halt erstmal noch weiterlaufen. Aber das klingt schon mal gut, dass sie diesen Zwischenanbieter, diesen Moneybooker außen vor lassen, weil dann würden ja schon mal 8% schon nicht mehr verloren gehen. Also das klingt ja schon mal ganz gut. Ja. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, dass sie da mitverdienen, weil sie ja auch ein gewisses Risiko haben. Aber ich finde 10% schon etwas zu hoch und dann, wie gesagt, die zusätzlichen Gebühren über diesen Umweg fand ich dann auch nicht in Ordnung. Ja. Und für mich habe ich einfach einen Schlussstrich gezogen und gesagt, nee, Leute, schreibt mir lieber einen Kommentar, da freue ich mich mehr drüber. Weil es mir auch nicht um das Geld an sich ging, sondern einfach, es war halt schön zu sehen, ups, da kommt wieder eine Mail Und ach, ist ja schön, da hat mich wieder, da hat jeder, jemand wieder meine Folge gehört, die und die Folge war das und dem hat die einfach gefallen und das war immer so eine kleine Anerkennung. Und die Anerkennung kann ich aber auch über Kommentare kriegen. Das stimmt, also ich stehe sowieso auf dem Standpunkt, ich brauche jetzt nicht zwingend eine irgendwie eine Spende oder ein Geschenk, um jetzt weiter meinen Podcast zu machen. Ich finde es viel spannender, wenn die Leute sagen, hey, das hat mir so gut gefallen, ich teile den Link einfach weiter. Das bringt mir mehr, denn ja, natürlich ist es schön, wenn einem jemand so ein kleines Trinkgeld zusteckt oder so. Das hat auch irgendwie seine Qualität, aber andererseits sage ich mir halt auch, ich verdiene wirklich nicht so doof beim NDR. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass das jemand tut. Und dafür habe ich viel zu viel Spaß auch am Podcasten, dass ich, also ich muss das nicht haben, dass mir das jemand bezahlt. Ich mache das halt gerne. Und von daher ist es für mich eigentlich auch angenehmer. Ich bin auch echt schlecht im Sachen annehmen, weiß ich auch. Für mich ist es auch selber angenehmer, wenn ich dann halt nicht irgendwas Physisches in der Hand habe, sondern ich freue mich dann halt mehr, wenn irgendjemand sagt, hey, schaut mal hier, die Folge von dem und dem Podcast, die hat mir gefallen, hört euch das doch auch mal an, vielleicht gefällt es euch ja auch. Das bedeutet mir eigentlich fast ein bisschen mehr, beziehungsweise, es bedeutet mir nicht mehr, es ist für mich leichter, das anzunehmen. Da kann ich mich leichter drüber freuen. Da werde ich immer furchtbar rot und das ist mir schon immer so ein bisschen, oh nee, ich weiß nicht, da packe ich lieber Geschenke aus. Siehst du, das ist bei mir genau andersrum, weil ich finde, einfach so auf Retweet klicken oder einen Tweet schreiben oder ein Facebook-Update oder meinetwegen auch noch einen Blogpost. Das ist auch da setzt sich jemand hin und nimmt sich Zeit, um das zu machen und macht sich da auch Gedanken drüber. Aber es ist halt doch nochmal irgendwie was anderes. Also natürlich habe ich auch einen Amazon-Wunschzettel, den ich auch an jeder Straßenecke im Internet verlinke und veröffentliche. Und natürlich freue ich mich auch einen Keks darüber, aber ich sitze dann auch davor und denke mir so, ja, aber jetzt hat da sich jemand x Euro in die Hand genommen, um mir das zu schenken. Aber warum denn? Ich mache doch nur das, was mir Spaß macht. So, also da, das ist aber, das weiß ich, das ist halt bei mir. Das ist ein Knacks, den ich habe. Ja, ich kann nicht so mit Lob umgehen. Also wenn mich jemand lobt, dann werde ich, wie gesagt, rot und denke mir, ja, da kann ich nicht sonderlich mit umgehen. Was witzig bei mir auch, Beispiel, ne? Das ist, also, dass wir da so grundverschieden sind oder dass es so unterschiedliche Pole gibt, offenbar. Ja. Finde ich ja spannend. Wo ich mich zum Beispiel freuen kann wie ein Schnitzel, wenn ich irgendwas erzählt habe, so was weiß ich, vom Kinofilm oder so, und mir hinterher jemand erzählt, weil du das erzählt hast, habe ich mir den auch noch angeschaut auf DVD. Oder was ich jetzt zum Beispiel von dem Kalender, den ich heute schon geöffnet habe, hat mir auch eine Hörerin gesagt, sie hat 3 bestellt, hat die verschenkt, und wenn jetzt einer aus diesem Kalender heraus von den 3 etwas gewinnen würde, ich würde mich freuen wie ein Schnitzel. Ja, klar. Ich finde das super, super lustig, fände ich das. Ja. Und solche Sachen sind eigentlich das, was mir dann so richtig Spaß macht, wenn mich jemand anspricht und sagt, du, ich war demnächst in München und ich war da und da ein Hamburger essen, das hast du doch davon erzählt. Ja. Also das finde ich dann unfassbar, da denke ich mir, oh Mann, du musst so aufpassen, was du erzählst. Nicht genau. Über den Klee Bobby, loben Status. Die Leute, die vertrauen dir. Ja, ist doch super. Also auch dafür macht man es ja, finde ich. Also das ist, ich liegt vielleicht bei mir auch so ein bisschen am Job. Ich habe halt auch ein gewisses Sendungsbewusstsein einfach. Wenn ich irgendwas habe, dann will ich darüber auch erzählen und will eben auch Leute informieren. Ich mag das gerne. Das ist eben meine Berufung. Und wenn das funktioniert, finde ich das immer wahnsinnig großartig. Ja. Und das sind eben genau solche Beispiele, wie du sie erzählst. Ja, und wenn wir neue Follower kriegen, dann freuen wir uns natürlich auch riesig. Das ist das Highlight einer jeden Aufzeichnung, wenn wir die Liste der neuen Follower angucken können. Genau. Wen haben wir diesmal dabei? Diesmal ist der Andreas Wandersleben, der ist, glaube ich, aus deiner Gegend oben, aus dem Norden. Herzlich willkommen. Denn die nächsten beiden, das Allgäuer Päckle, nämlich die Allertfehl und der Mountinator, die sind nämlich aus meiner Gegend hier unten. Herzlich willkommen. Ja, sehr schön. Und viel Spaß mit unseren Qualitätstools. Ich finde, diesen Monat haben wir uns wirklich rangehalten. Ich finde, wir haben diesen Monat, ja, also gefühlt haben wir mehr getwittert als letztes Mal. Wir müssen mal so eine Statistik aufmachen. Genau. So eine Strichliste führen, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier die coolen Status-Updates gehabt. Ich glaub's nicht. Ich würde jetzt gerne eine Wette mit dir abschließen. Ich glaube nicht, dass es mehr war. Gefühl. Ja, ich war jedenfalls ziemlich faul, denke ich. Gut, haben wir sonst noch was? Nee, ne? Nee, ich glaube, wir sollten jetzt unseren Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten wünschen, denn das nächste Mal hören wir uns ja im neuen Jahr. Genau. Also alles Gute in der Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder am 15. im Januar um 12 Uhr, genau. Bis dahin. Für dich, Servus. Tschüss.